Danke, es freut mich sehr, hier zu sein, erstes Mal in Weimar. Ja, der Kosovo-Krieg, wo NATO eigentlich Serbien gebombt hat, war irgendwie auch ein Ende von einer langen Periode, die fast 20 Jahre gedauert hat. Und das war eine Restauration von Kapitalismus wieder auf dem Territorium von Jugoslawien. Ich werde auch ein kurzes geschichtliches Überblick nur geben. Die Jugoslawien nach Zweites Weltkrieg ist definiert als sozialistische föderative Stadt, wo eigentlich gibt sechs Republiks und Armee. Jugoslawische Armee, die in Jugoslawien hätte ziemlich starke Rolle, die auch institutionell hätte gleiches Gewicht als die republikanische Rolle, die Rolle von Republiken. Die Jugoslawien war auch multiethische Stadt, multireligionische. Und multisprachliche auch. Ne? Die Sache, die Idee von Selbstverwaltung kommt eigentlich schon in die frühen 50er. Nach dieser kurzen Periode von Stadtaufbau zwischen 45 und 53, wo Lukas auch gesagt hat, diese Zwischenperiode im Formbüro sogenannte, ne, die Spaltung mit Stalin und zwischen 49 und 53, war auch eine Periode, wo wirklich in Kraft war etwas, was das Partei war und dass die föderalische Ebene hatte die Hauptrolle gespielt in politisches, in ökonomisches und in sozialen Leben. Ne. Nachdem ist gekommen, Edward Kardell ist irgendwie der ideologische Vater von Arbeiter-Selbstverwaltung, der kein Ökonome war, der auch kein Soziologe war. Der war eigentlich Kommunist, Publizist, Partisan und hat ganz wichtige auch Rolle gespielt in der Organisierung von partisanischer Bewegung. Und schon in 1953 war eine große Debatte auch zwischen ihm und Gilas, welches Weg soll Jugoslawien gehen. Ne? Wenn wir denken über Sozialismus, ist sehr wichtig, weil von dieses General Narrative über Sozialismus immer haben wir, dass das war ein Parteisystem, der war totalitär etc. Geführt von einem Zentrum und so. Eigentlich, wenn wir sehen die Geschichte, wenn wir schauen die Archive, wenn wir einmal gehen und lesen die Newspapers, die Debatte zwischen Gilas und Kardell, welches Weg soll Jugoslawien gehen? Gilas war auf die Seite von liberalen Wegen, von Market Economy, ne? Während Kardell hat verteidigt die sozialistische Note als Standpunkt. Die Debatte war nicht hinter geschlossener Tür. Die Debatte war in der großen Zeitschrift von Jugoslawien, Borba. Ne? Es war eine öffentliche Debatte und deshalb, wenn wir denken über Sozialismus, insbesondere jugoslawischer Sozialismus, ist gut zu denken als nicht als eine Sache, sondern als ein Prozess. Als ein Prozess, der durch viele Phasen gegangen ist. Und so war auch mit Arbeiterverwaltung, die als Idee und in 1953 hat angefangen, wie in einem experimentelle Phase, ne? Das eigentlich Selbstverwaltung war gebracht in etwa 500 Betrieben, Firmen jugoslawischen. Danach war in 60 und war dort getestet. Ne? Die Idee von Sozialismus, wenn wir denken über Sozialismus, Sozialismus ist auch nicht ein Rezept, wie soll die Sachen sein, ne? Sondern eigentlich Sozialismus entwickelt sich besonders in Jugoslawien als eine gesellschaftliche Gestaltung, die wollte die Contradictions von kapitalistischer Gesellschaft überwinden. Und das war das, die zwei Sachen, die ganz wichtig waren, war die Frage von Eigentum, wie eigentlich Eigentum zu gestalten, das nicht privates Eigentum oder staatliches Eigentum ist. Und die zweite Sache war die Frage von politischer Partizipation. Und die jugoslawische Selbstverwaltung hat entwickelt eine Sache, und das war sehr unique eigentlich, das war nirgendwo im Sozialismus, war sogenannte Social Ownership, weiß ich nicht, wie würde ich das übersetzen, vergesellschaftliche Eigentum, das eigentlich nicht Individuen und auch nicht Staat waren die Eigentümer, und auf die andere Seite, Selbstverwaltung hat geheißen, dass Arbeiter als Produzenten von Wert sind auch Eigentümer, und aus den Gründen auch haben Recht zu, auf politisches und ökonomisches Entscheidungsfindung, dass sie können partizipieren in dem Prozess. Und diese Transitional Phase, ne, die ganze Zeit war die Frage, ne, wie viel dürfen und wie die zu institutionalisieren, dass die Arbeiter partizipieren in die Entscheidungen. Ne. Erst war die Entscheidung immer bei Arbeiter auf die Ebene von Betrieben und Firmen, war immer da die Entscheidung. Ne. Die Frage war immer, wie sollen umgehen mit finanziellen Ressourcen, wie sollen die Stadt gehen mit Finanzen, mit Krediten, mit Investitionen. Das sind sehr wichtige Fragen, zum Beispiel wie die heute in unserer Gesellschaft, wir haben keine Rechte auch darüber zu denken, nicht nur zu partizipieren, aber auch nicht zu denken. Ne? Und wie schon Lukas gesagt hat, ne, in Jugoslawien war kein geschlossenes Staat. Ne? Jugoslawien hatte erst zwei Typen von Markt, Trade. Eine war mit konvertibler Currency, ist Currency, wie sagt man das? Währung, ja, danke. Und das war mit westlichen Markt und war etwas, was schon Klaus Thüring erklärt hat für Nazi-Deutschland, ne? Diese Clearling-Verträge. Clearing-Verträge waren waren benutzt zwischen Firmen in Jugoslawien. Das waren die Verträge, wie das Klaus Thüring erklärt hat. Das waren das war eigentlich die Exchange ohne Geld. Das war nur durch Buchhaltung und auf dem Weg. Und die zweite Markt, die war mit sozialistischen Ländern, hatten sogenannte CMEA-Arrangements, das war auch Clearly Market. Die ganze Trade mit Ostblock war durch dieses Markt. Ne? Und natürlich, weil sie war offen zu West, ne, auch die Probleme in die aus kapitalistischen Ländern gekommen ist, weil wir wissen, dass die kapitalistischen Länder hätten in den späten 60er hätten extrem Probleme mit Capital Construction. Wir wissen, dass 68 war das Bretton Woods Agreement war gebrochen, ne? Sogenanntes Golden Standard. Ne? Und das ist auch das Punkt, wann das Finanzen waren in den westlichen Welten mehr und mehr, das Financial Market, Financial Industry war mehr und mehr wichtig. Ne? Natürlich war das beeinflusst auch Jugoslawien. Jugoslawien war auch 66 hat teilgenommen in GATT, General Agreement for Trade and Tariffs. Und hat dadurch auch, war eigentlich jugoslawische Ökonomie, war eine Mischung, ein hybrides System, ne, zwischen Market Economy und zwischen Plan und Agreement Economy. Ne. Und die Idee und das Basis war genau diese politische Partizipation. Und durch diese Entwicklung in 1974 ist die Verfassung geändert und das war die sogenannte Self-Management-Verfassung auch, ne? Die eigentlich in Verfassung das ganze System geändert hat, dass das Self-Management war komplett generalisiert auf allen Ebenen. Ne? Was hat das geheißt? Auf die ökonomische Ebene hat das geheißt, dass das ganze makroökonomische Politik war nicht mehr im Zentrum auf die Bundesebene, sondern war auf die republikanische Ebene und dann durch das andere Organe auf die niedrige Ebene weiter. Ne? Das ist sehr wichtig auch zu behalten. Ne? Das heißt, dass es war eine starke Dezentralisierung von das ganze ökonomische System. Auf die politische Ebene war auch sehr starke Dezentralisierung. Das heißt, ne, dass eigentlich die republikanische Centers waren sehr wichtige politische Rolle haben auch gespielt. Und hier das System, Jugoslawien hatte keine parlamentare Demokratie, aber hatte sogenanntes Delegate System. Und die Idee war eigentlich, waren fünf wichtige politische, soziopolitische Institutionen und das war die Institution von Jugend, die Kommunistische Partei, die alte Veteranen, Partisanen, die Gewerkschaften und etwas, was genannt war General Assembly, wo eigentlich waren Delegaten von verschiedenen Gruppen, die nicht, die keinen anderen Zugang. Das sind zum Beispiel aus Kultur Leute, weil die Kulturbetriebe waren auch selbstverwaltig und haben Delegaten dann in diese General Assembly geschickt. Diese fünf Institutionen waren auf der republikanischen Ebene und auf Bundesebene als Entscheidung, politische Entscheidung Institutionen. Ne? Und durch dieses System wollte, der extrem komplex war und extrem auch, wie soll ich sagen, langsam, weil das System war so gemacht, weil es hat basiert auf die Idee, dass durch diesen Organen, deshalb war auch dass wir brauchen keine parlamentare Demokratie und keine Elections, weil durch dieses System von Partizipation sollen sich die Interessen von Arbeiter irgendwie finden und einen Konsens durch diese Prozesse aufbauen. Hier, wie ich gesagt habe, in diese fünf Institutionen weiß nicht, ob ich sie bemerkt habe, aber Arbeiter hätten kein direktes Vertreter. Und das war auch eine interessante Bündnis zwischen kommunistischer Partei und direkten Arbeitern, ne? Dass die Konflikte, die Arbeiter in die Betrieben hätten, ne, haben sie gerichtet auch auf die republikanische kommunistische Partei. Ne. Dieses Problem war dann in den 80er hat aufgetaucht als extrem wichtiges und problematisches für das ganze System. Ne. Ja. Diese Dezentralisation hat auf eine Seite gebracht, dass die politisches Establishment war mehr abhängig von ihrer republikanischen Basis. Republikas waren Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien mit beiden, mit Kosovo und Vojvodina, Makedonien und Montenegro. Die waren auch irgendwie durch diese, wie sie gestaltet haben, waren auch national. Ne? Dieses nationale Momentum war natürlich produziert meistens durch Kultur und durch die kulturelle Szene. Ne? Und diese Nationalfrage war auch immer da. Was mit Nationalismus ist auch, ne? Die aufgetaucht haben, zum Beispiel mit 73 in Kroatien, wo war sehr stark. Aber auch die Frage von nicht nur von Nationalismus, aber hat geprägt die Fragen von Sprache und wie damit weiterzugehen. Das war nichts Neues, was dann gekommen ist in 80er und später in 90er hat dann die große Rolle gespielt. Ne? Und weil die republikanische politische Verantwortung war auch in republikanischer politischer Verantwortung war auch die Employment, Beschäftigung, ja, das, und das war sehr wichtig, weil es war eine Arbeiterstadt, deshalb ist auch dieses Arbeitslosigkeit war etwas, was auch große Probleme gespielt hat. Ne? Jetzt 80er, was ist dann passiert? Das war eine sehr kurze Periode. Aha, noch das zu sagen. Ne? Auch Finanzen waren dezentralisiert. Jugoslawien hatte keine zentrale Bank, aber die zentrale Bank hatte keine Kraft, wirklich zu wirkt auf die nationalen Banken. Ne? Und auch ganz dieses System von zwischen die Relation zwischen Banken und Betrieben, ne? In Firmen, ne? War sehr spezifisch, ne? Weil die Finanzen, die Banken waren mehr als ein Supporter für die Betriebe, ne? Und hier die Disziplin war sehr schwach. So wie das System war gestaltet in 1974. Von der ökonomischen Seite war natürlich nicht sustainable. Und deshalb musste sich Jugoslawien auch sehr stark verschulden, um irgendwie Payment Balance und nicht auf die Arbeiterlöhne zu drücken. Ne? Das war auch, das ist 1974, das heißt, Petrodollars, das heißt, dass das Zeit von massiven Verschuldungen von Staaten, nicht nur sogenannte Development States, ne, aber auch westliche Staaten haben sich dann verschuldet, weil das, das ist auch das Zeit von großem Wachstum von Finanzsektor. Ne. Und danach kommt natürlich Ende 70er kommen Double Oil Shock, ne, und in Anfang 80er Volcker-Schock. Paul Volcker war, war der Federal Reserve Chef, der auf einmal hat aufgestiegene Interest Rate, Zinsen, hat sehr aufgestiegen, ne, und dadurch, ne, hat auch das Ganze, diese Verschuldung für alle Staaten als Problem gemacht. Ne. Und in Jugoslawien hat das hat gewirkt auch als Schock. Was ist passiert? Auf einmal war erst die, wir müssen sagen, auch eine Sache zu wissen, ne? Es war großes Vertrauen in Jugoslawien. Jugoslawien war ein Phänomen. War. In den 60er, es war, weiß ich nicht, enormes 7-8%iges ökonomisches Wachstum. Ja. Es war ein Wunder, deshalb war großes Vertrauen in diese auch in Schulden machen. Ne? Auf einmal ist die Ökonomie hat das Wachstum ist runtergefallen und Anfang 80er, 79, 80er, 80 ist geschehen, dass eigentlich Jugoslawien konnte nicht Schulden zurückgeben. Erste Sache. Zweite Sache, dass auch Jugoslawien hätte, weil es war so dezentralisiert alles, wusste niemand, wie viel eigentlich die Schulden sind da. Ne? Es war ein, aber es war auch ein financial shock. Ne? Hier, jetzt 80er, ne, fangen mit einer tiefen Schuldenkrise, Debt Crisis, die natürlich war jetzt Problem, wie sollen sie das to solve, how to solve the problem. Ne? Hier hat sehr große, wir haben jetzt zwei 80er waren geprägt durch eine Seite Außerdruck von außen, Druck von außen, und das ist, das eigentlich war das US Ambassador und das ganze Financial Sektor, US meistens, ne, wollten natürlich erst Jugoslawien stabilisieren, auf der einen Seite, weil dieses Schuldeneffekt war ein Dominoeffekt in allen Ländern, ne, und konnte crashen das ganze Finanzmarkt. Auf der anderen Seite diese Idee auch, ne, Jugoslawien zu stabilisieren, ne, und zu stabilisieren, aber nicht, dass sie bleibt eine sozialistische Stadt, aber und gleichzeitig zu ändern. Ne. Das war ein external pressure, der war durch finanzielle Sektor, sogenannte Paris Club, das Paris London Club, das waren die, die finanziellen Instituten, wo eigentlich hohe Nummern von Privatbanken partizipiert haben und die Kredite gestellt haben für Jugoslawien. Und aber durch die IMF musste das führen, ne? Und natürlich Jugoslawien musste etwas dafür auch weggeben, ne? Und etwas auch versprechen, ne? Ich denke, wir kennen auch diese alle Prozesse, wenn wir uns erinnern, nur auch 2010 und Deutschland, Griechenland, Spiel und Troika. es war sehr ähnliches Prozess, ne, das eigentlich gespielt hat in Jugoslawien. Ne. In 83, noch eine Sache für die ganze 80er, ne, die ganze 80er waren so ein dynamischer Prozess, ne, dass seit 77 bis 89 vier Bundesregierungen gewechselt waren. Das, diese Dynamik auch zeigt uns, wie eigentlich, was für ein Kampf große war das. Ne? Und die erste Regierung von Djuranovic konnte nicht das Widerstand, und das war diese, ne, von außen war ein Druck, aber zweiter Druck war von innen. Und diese innen war natürlich ein Widerstand von Arbeitern, ne? Weil natürlich, wenn wir müssen die Schulden zahlen, wen müssen wir unterdrücken? Arbeiter und ihre Löhne. Ne? Und der Widerstand von Arbeitern war natürlich war sehr stark. Jetzt, Jugoslawien hatte das gleiche Problem wie Europäische Union heute. Und das ist ein ganz starkes, ungleiches Entwicklung. Und natürlich dieser erste Schock hat meistens die schwächen Republiken geschafft. Ne? Und das waren die südlichen Regionen, Makedonien, Kosovo, Montenegro, teilweise auch Bosnien. Dieses erste Burden, ne, von Restructuration mussten, das war wirklich das Problem, ne, weil ein Problem war, ne, das Import war geschlossen, ne, und das hat natürlich gebracht das Problem mit Raw Materials, das Problem von Lebensmitteln, das Problem von Medikamenten und alle diese Sachen. Leute haben das natürlich gespürt auch. Ne? Und das war schon das Erste. Natürlich war das nicht im Ganze auf einmal, aber in südlichen Regionen war das ganz stark von Anfang 80er. Ne? Und auch das Streikbewegung hat schon in Anfang 80er dort auch angefangen. Ne? Eine Sache würde ich nur sagen, dass es nicht schaut, als ob die ausländischen Experten haben Jugoslawien gezwungen in irgendwas. Ne? Jugoslawien war, weil sie war offene Stadt, ne? Hatte ganz starke intellektuelles Austausch mit westlichen Ländern, besonders in die ökonomische Wissenschaftler. Es gibt ein sehr gutes Buch von Johanna Bockmann, die redet über Markets in the Name of Socialism. Johanna Bockmann, sie hat Erfahrung aus Ungarn, aber sie kommt als PhD-Studentin in Ungarn, ne, und ist überrascht, ne, warum die Sozialisten haben gleiche Theorien wie Neoliberale in den US. Und dann hat angefangen, das Buch ist genau das, ne, wie eigentlich geschichtlich, ne, die Frage zwischen Market und Plan, ne, war eine sehr verbundene Frage, und wie dieser Austausch ist eigentlich war von Anfang des 20. Jahrhunderts mit Ludwig Mises und die Wienerische Schule, sich durch Ordoliberalismus und danach in US mit Milton Friedman eigentlich wie dieser intellektuelle Austausch und diese auch intellektuelle Nähe zwischen Ökonomisten, ne, in das in ganz ökonomistische Expertise, ne, eigentlich Markt war eine neoliberale Doktrine war aufgebaut, ne, und das war auch die Sache, auch, dass die in Jugoslawien waren die ökonomischen Experten waren ausgebildet in westlichen Universitäten. Es war ganz Fulbright-Stipendium zum Beispiel, die noch immer existiert, war immer in Jugoslawien da. Dieser Austausch war auch seit 1974 war auch US-Jugoslawien Economical Council, die jedes Jahr einen Kongress, und in den 80er war auch spielte auch die Rolle als das war alle wissenschaftlicher Austausch, aber hatte auch politische Einflüsse. Ne? Und weil die Ökonomisten auch, jugoslawische Ökonomisten, ne, waren gut ausgebildet, mit westlichen Theorien bekannt, aber auch, weil Jugoslawien war auch in all diesen, in allen Institutionen, ne, auch präsent. Ne? Und dadurch war auch ein großes Netzwerk, ne, in Finanzindustrie waren sie auch nicht nur bekannt, aber auch vernetzt gut. Und wenn das Schock von Schulden gekommen ist, ne, hat auch die Partei organisiert interne Debatte mit Wissenschaftlern, Ökonomisten, und in 1981 war begründet sogenannte Kreiger-Kommission. Das war ein Konzil am Anfang von 50, aber am Ende, nach einem Jahr, eineinhalb Jahr haben sie gearbeitet, war fast 300 Leute, Intellektuelle haben mitgearbeitet. Ne? Wie soll das System sich ändern? Was können unsere Proposals für Änderung sein, ne? Dass wir überwinden diese Krise? Ne? Die Soziologen wollten auch so ein Council haben, aber nie war dieses ökonomische Linie, ne, diese Kommission war gestaltet, aber nie war die eine Kommission, ne, von Soziologen auch und Wissenschaftler, Humanisten, die würden über die Konsequenzen von diesem Schock reden, ne, wie eigentlich das in die Gesellschaft reinzubringen, ne, und die Konflikte zu vermeiden. Ne. Die Kreiger-Kommission, die Resultaten von Kreiger-Kommission, ne, auf dem kommunistischen Plenum von 92 waren extrem, extrem mit neoliberaler Ideologie auch verbunden. Und die Long-Term Stabilization Program, die dann die, die Regierung von Milka Planinc unterschreiben. Milka Planinc war in der Zeit von Guardian auch genannt sozialistisches Iron Lady. Das sagt viel. Hat das unterschrieben. Ne? Und dieses Long-Term Stabilization Program war eigentlich war nicht von IMF nur gegeben zu Jugoslawien, aber war auch durch von jugoslawischen Intellektuellen auch zusammengemacht. Ne? Die Long-Term Stabilization Program war, hat erste Sache, was war sehr wichtig, ist die Zentralisation von Monetar- und Fiskalpolitik. Das heißt, erste Sache war, dass die Nationalbundesbank muss zentral sein und hat ganze alle Authorities über Monetarpolitik. Ne? Zweite Sache, Fiscal Politics war geprägt mit starken Sparprogrammen. Und dritte Sache war, die sehr beeinflusst hat die ganze Ökonomie, ist exportorientierte Ökonomie. Was heißt das? Wenn wir wollen Schulden zahlen, ne? Wir können Schulden nicht zahlen durch Buchhandlung, wir können nicht auch mit Brot zahlen, ne? Wir müssen Hardcurrency haben. Und das sind Dollars. Und deshalb waren auf einmal, wie ich habe gesagt, ne, war zwei Typen von Märkten, ne, auf einmal war das Wichtige nur das westliche Markt. Der Dollars und auch Zentralbank wollte die Kontrolle über die, die Dollars, die reinkommen, oder deutsche Marks, die reinkommen, ne, die Kontrolle haben, um Schulden zu zahlen. Dieses Act hatte ganz starken Einfluss, weil zum Beispiel Slowenien war schon von Anfang an, hatte am besten in westlichen Märkten hat Exchange gemacht. Ne? Und normalerweise von Selbstverwaltung haben auch die auf der republikanischen Ebene war normalerweise entscheiden, was, was mit dieses mit Foreign Currency zu machen. Ne? Jetzt wollte die, die Bundesregierung das für sich selbst. Natürlich, das, hat, das war ein starkes Clash zwischen republikanischer und föderaler Ebene. Das hat reingebracht. Ne? Und das hat geleitet und in eine ganz tiefe politische Krise. Jugoslawien hätte nur eine Partei, das war kommunistische Partei. Ne? Aber bis 1986 waren die republikanische, kommunistische Parteien komplett unterschiedliche Entwicklungspolitiken. Das heißt, keine war sozialistische mehr, alle waren in diese liberale Richtung. Die Frage war, ne, wie die Reformen sollen sich implementieren und welche Rolle Bundesebene soll spielen. Ne? Und das war ein starkes Konflikt auf die politische Ebene. Es gibt ein Buch auch, ne, Jugoslavia, The State That Withdrew Away, von Dejan Jovic. Der analysiert genau dieses Clash, politisches Clash zwischen Parteien. Und er sagt auch, na, dass von Mitte von 80er wir können nicht mehr reden über ein Parteisystem. Es war nominal ein Parteisystem. Aber die Strategien, die Politiken, die republikanische Parteien wollten implementieren, war ein komplett anderes. Natürlich, ne, die republikanische Ebene war sehr dependent von ihrer Basis, republikanischer Basis. Ne? Besonders, weil was ist passiert, durch diese Austerity Measures, die ganzen Sektoren hatten Budget Cuts einfach und die Leute waren revoltiert. Auf die andere Ebene, es war ein großer Druck auf die Löhne von Arbeiter, die Leute waren revoltiert. So, die republikanische mussten, dieser Druck war direkt auf die republikanische Vertreter. Ne? Und deshalb eigentlich, was auf die Bundesebene war, wie sagt man, agreed, war implementiert in alle Republiken ein bisschen anderes. In Zusammenhang mit der Situation von besonderen Republiken. Ne? Deshalb ich auch diese 86 entscheidende Jahr, weil auf die politische Ebene kommen erst in kommunistische Partei kommt in Serbien Slobodan Milošević, in Slowenien kommt Milan Kučan. Das sind auch die neue Generation in kommunistische Partei. Und die komplett anderes Stil haben und setzen sich auch komplett anderes. Die Arbeiterbewegung, das war schon in 1986 war die politische Krise in Vollgang. Die Arbeiterbewegung, wie ich gesagt habe, von Anfang an war sehr stark in die südlichen Länder. Wie sich die Krise vertieft hat, hat natürlich auch das Druck auf die Arbeiter ist gekommen, auch in die nördlichen Länder. Deshalb haben wir auch diese Streik-Waves. Ne? Und by the way, Streik war verboten in Jugoslawien. Streiken war nicht legal. Das war sogenannte Wildcat-Strikes. Und nach 86 fang eine riesige Welle von Streiks. Und erst in 87 auch mit einem 33-Tage-Streik von Labin Coal Mine. Kohlenarbeiter. Ist erstmal entstand auch die politische Demand, ne, dass die Arbeiter wollen direktes, institutionelles, direktes Kontakt mit Bundesebene. Und das war diese, dass sie hätten nicht durch die Selbstverwaltung. Ne. Die Arbeiter Und hier war auch dieses Problem, ne, kommunistische Partei, wie ich gesagt habe, ne, weil sie hatten, ne, kommunistische Partei, republikanische Muster beantworten, zu arbeiten, ne, und mussten irgendwie das ausmachen mit ihnen, ne, und sie zu bis einigen Seite beruhigen. Ne. Aber und noch eine Sache, ne, in 86 ist auch, kommt dieses Stabilisation-Programm, er war erfolgreich in ökonomischen Sinne. Ne? Die ökonomische Wachstum ist recovered. Die Jugoslawien hat zurückgegeben die Schulden. Es erinnert ein bisschen, wenn man schaut jetzt, was ist in Griechenland. Ne? Wenn wir uns erinnern, dass schon in 2014, ne, war als ob, ne, Recovery schon von Griechenland, ne, obwohl Leute noch immer protestieren und noch immer ist ein komplettes soziales Desaster dort. Ne. So ähnlich war auch in Jugoslawien in 86. Ne. Es war komplettes soziales Unzufriedenheit mit den Sachen, aber die ökonomische, wie sagt man das, Figures, ne, sind gezeigt, dass das Jugoslawien Recovery hat. Ne? Doch das dieses 83 war erste Stabilisation-Programm, danach wieder noch eine, weil das Problem war Inflation und das hat auch sehr wichtige ökonomische Probleme, ne, für Export auch gemacht. Ne? Und natürlich hier war auch ein Clash zwischen Arbeitern. Ne? Während die südlichen Länder brauchten massive Investitionen, um die Leute die Arbeiterplätze zu schaffen, die Technologie Infrastruktur zu aufbauen. Ne? Die nördlichen Länder wollten Modernisation, hatten komplett andere Entwicklungsstrategien, ne, weil sie hatten unter diese ungleiche Entwicklung, ne, wenn es war am Anfang 50er 1-4, ne, 1-4, war in 80er 1-7. Wir haben Unemployment Rates, ne, in Mitte 80er in Kosovo 35%, meistens Jugend, ne? Während in Slowenien ist nicht 4%. So waren die Unterschiede. Ne? Und das hat Frustrationen gebracht. Ne? Und natürlich in öffentlichen Debatten, ne, war sehr, who is exploiting whom? Ne? Und war die ganze Zeit, dass die nördlichen Länder haben gesagt, nein, wir wollen nicht mehr in diese Ausgleichsfonds geben, Entwicklungsfonds, weil das geht nur Geld weg, was wir könnten verbrauchen, für etwas besser zu machen. Während die südlichen Länder haben gesagt, dass wir arbeiten für sie und deshalb haben sie und wir kaufen auch eure Produkte etc. Ne? So, es war entstanden auch eine hier diese Unzufriedenheit. Und vielleicht dieses ökonomische Teil noch zu schließen, ne? Es war auch in die ganze Zeit, was diese Kreiger-Kommission, die Pläne, die sie gemacht haben in Anfang, in Ende mit 89, ist das auch realisiert. Und das ist die sogenannte Schockdoktrin, Markowitsch-Schockdoktrin, die geändert hat Industrial Relation Law. Das ist, das eigentlich war, auf einmal war erlaubt, Leute zu hire and fire. Verstehen Sie? Und die Social Capital Law, ich weiß nicht, das auf Deutsch zu sagen, ne? Aber das war, dass die Social Ownership als Institut, das ganze Regime zerstört war. Und dass die Eigentum war entweder durch Internal Shares, Sicher hätten sie etwas so Ähnliches in DDR, ne? Dass die Leute waren, bekommen haben die Vouchers, dass sie ein Teil von Firmen gehört auch ihnen und sie konnten das verkaufen oder was immer das damit machen. Ne? Und damit ist auch ein Capital Market entstanden. Die zweite Sache war Enterprise Law, was heißt, dass eigentlich die Firmen waren komplett verantwortlich und unabhängig von Politik, dass sie keine Dotationen, dass sie waren verantwortlich für das Business. Und es war erlaubt, das erste Mal war ganz offen erlaubt, Foreign Investments, Direct Foreign Investment. Die hatten schon früher, waren möglich, seit 1966 mit GATT Agreement, aber nur unter die Selbstverwaltungsbedingungen. Jetzt war, damit diese vier Gesetze haben eigentlich institutionalisiert Kapitalismus zurück. Was hat das gebracht? Das war gebracht komplette neue Streiks, die unglaubliche Schließung von Firmen, von Betrieben, die unglaublich hohe Arbeitslosigkeit. In diesem Buch ist sehr gut geschrieben auch der Arbeiterkampf in Borovo, in Vukovar, in Kroatien. Und hier ist auch ein sehr wichtig, warum sage ich für Borovo, weil Borovo war genannt eine kleine Jugoslawien, ne, Betrieb. Ne. Und wahrscheinlich wissen Sie alle, was in Vukovar passiert ist. Ne? Diese erste Fernsehschlacht war eigentlich Vukovar, der angefangen hat in Jugoslawien, wo eigentlich wie die Arbeiter sich auch nationalisiert haben. Hier würde ich nur eine Sache sagen, warum, ne? Weil das auch Kollegen schreiben sehr gut. Was ist passiert? Ne? Sie schreiben von dieser politischen Ebene, wie eigentlich die neuen politischen Akteure, die neuen Parteien beeinflusst, benutzt haben den Nationalismus als, politisches Tool, Leute zu ansprechen. Ne? Aber auf der anderen Seite ist auch eine sehr wichtige materielle Situation von Arbeitern. Die ganzen 80er waren geprägt mit einem starken Sparprogramm. Das heißt, dass eigentlich der Staat als das Mechanismus, der Leute unterstützt bei der Reproduktion, hat sich zurückgezogen und hier hat überlasst die Leute zu sich selbst. Und das ist etwas, was wir heute, ich denke, müssen wieder das denken, ne? Weil wir haben wieder starke Sparprogramme, ne? Wo die sich das Staat als Institut für Unterstützung von Menschen, ne, zurückzieht und sich stellt nur als eine repressive Institution, die durch Polizei und durch Administration noch funktioniert. Ne? Und hier war genau das war das Problem auch in Jugoslawien, dass Leute, dass die Arbeiter, obwohl sie so langes Kampf gekämpft haben, sie waren nicht gehört, haben fast nichts geschafft und waren sich selbst überlassen. Ne? Und dann, und das ist ganz in diesem Prozess von Surviving, ne, Leute fangen an zu suchen neue Networks, Networks for Surviving. Und hier spielen auch diese, ich würde sagen, zivilgesellschaftliche und Gruppen. Und wenn ich sage Zivilgesellschaft, das heißt Kirchen, das heißen verschiedene Communities mit verschiedenen Überzeugnissen, ne, die geben dann die Unterstützung auch zu Leuten. Und dadurch, ne, hat auch Kultur angefangen zu spielen die wichtige Rolle. Ne? Und ganz kurz zu dieses zivilgesellschaftliches Entwicklung. Ne? Die Zivilgesellschaft war besonders stark in Slowenien, die sich als eine Kritik von Sozialismus entwickelt hat. Ne? Auch diese, übernommen haben auch die Name Zivilgesellschaft als etwas, was autonom von Staat ist, war schon ein Schritt in diese Kritik. Ne? Doch diese Zivilgesellschaft hat sich institutionell auch meistens entwickelt durch die eine von politischen Organisationen, das waren die Jugend. Die Jugend, wie gesagt, war die größte Loser in ganze diese Geschichte, ne? Weil alle diese Arbeitslosigkeit war meistens auf die Rücken von Jugend. Und meistens Jugend war perspektivlos, ne? In das ganze Jugoslawien. Und in Slowenien natürlich viel weniger als irgendwo. Ne? Wenn wir reden von Kosovo, 81, wenn die Studenten gehen raus und streiken, es ist nicht ein National hier, wie es genannt war, ne? Aber es ist eine Frustration, weil Kosovo, Pristina University war formiert nach 1974. Ne? Sie haben auch ein junges Kader produziert, Intellektuelle produziert auch. Ne? Die hatten keine Möglichkeit, weil das Kosovo war nur Provinz, ne? Hatte keine Möglichkeit, irgendwo sich zu beschäftigen, ne, in Pristina. Ne, und sie wollten nicht gehen, in Coal Mine zu arbeiten. Ne. Und das war dieses Protest von Studenten, der brutal runtergeschlagen war. Das war das erste Mal, und das ist auch etwas, was alle Republiken, alle Vertreter von Republiken haben dort gestimmt, dass sie haben Armee erstes Mal in die Geschichte von Jugoslawien gelassen, auf Volk, auf die jungen Menschen zu gehen. Ne? Das ist auch etwas, was muss nachrecherchiert sein, ne? Wie eigentlich dieses sogenannte albanische Separatismus, der kommt eigentlich aus dieses Paradox, Widersprüche, ja, von der Selbstverwaltung und dieses Problem, ne, von Status von Provinz eigentlich auch ein Problem von Beschäftigung war. Ne? Und deshalb auch Zivilbewegung, Zivilgesellschaft war mindestens in Slowenien war organisiert, war natürlich. Viele Intellektuelle waren sehr gut verbunden, meistens mit deutschen oder mindestens deutschsprachigen grünen Bewegung, Umweltbewegung und diese Anti-Kraftwerkbewegung, die war auch sehr stark hier, und mit Peace-Bewegung. Ne? Und durch diesen Austausch, ne, haben sie auch übernehmen, ich und mein Kollegen, wir haben genannt, ne, Bourgeois New Social Movements. Warum? Weil sie haben auch eine komplett andere Taktik von politisches Agieren auch übernehmen. Und das ist One Issue Organizing, ne? Das ist konzentriert auf die kleineren Issues, ne? Und diese zivilgesellschaftliche Bewegung war komplett getrennt von ganz dieser Sache, die ich jetzt erzählt habe. Hatte keine richtige Kritik oder Reflexion von, was ist los in Jugoslawien, mit, außer dass das Kritik ist auf Selbstverwaltung und dass das soll nicht. Sie waren Unterstützer auch auf einer Seite, ne, von allen kommunistischen Parteien, ne, in den Weg zu Market Economy. Auf der anderen Seite, ne, sie waren komplett getrennt mit diesen massiven Arbeiterbewegung. der stattgefunden hat. Und haben eigentlich, aber waren sehr präsent in öffentlichen Diskurs. Weil sie haben durch die sozialistischen Institutionen hatten sie Zugang zur Öffentlichkeit. Und obwohl eigentlich das ganze Zivilgesellschaft war in kleinen Gruppen organisiert, hatte sehr große Influence in der Öffentlichkeit zu kommen mit spezifischen Themen. Ne? Und auch die Gedanke und diese liberale Demokratie als das ganze irgendwie ideologische Korpus war in Zivilgesellschaft unterschiedlich auch repräsentiert von Republiken, die geprägt waren von die lokale eigentlich auch ganze Gestaltung. Ne? Was war in Serbien, war nicht gleich als in Slowenien, weil die Unterschiede zwischen serbischer Ökonomie in den Zeit und Slowenisch war so unterschiedlich, ne, als ob das nicht gleiche Stadt ist. Ne? Und diese, obwohl Arbeiter wollten auch einen Kontakt mit Zivilgesellschaft, mindestens in Slowenien war ein Versuch in 1988, das war das Jahr von den riesigen Streiken, ne, war Versuch auch von Arbeiter Bewegung sich zu verknüpfen mit zivilgesellschaftlicher Bewegung, besonders mit